Jo, nimmst du auf? Wenn ihr mögt. Aber sehr gerne. Ich glaube, Heinerle macht auch das Backup. Vielen Dank. So, ich brauche mal jemanden fürs Protokoll. Wer würde sich denn da freiwillig melden oder soll ich jemanden freiwillig melden? Och, Kinders, nicht alle gleichzeitig. Doch, das machen wir beim Protokoll alle gleichzeitig. Alle Anwesenden. Okay, ihr schreibt Protokoll, ich moderiere. Schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Team PolGF-Runde am 13.10.2015. Es ist mittlerweile 20 Uhr und eine Minute und dann gehen wir doch gleich mal richtig auf die Sachen los, die wir so vor uns haben. Moment, ich muss gucken. So, dann haben wir als Top 0 organisatorisches, da hätten wir vorher auch schon drüber sprechen können, aber wie es halt immer so läuft, hat denn jemand was organisatorisches? Mir will scheinen, das ist nicht der Fall. Dann gehen wir weiter zu den laufenden Projekten. Da kommen zunächst mal die bundesweiten Themenwochen. Und das macht ja der Michael, der ist im Urlaub. Wir haben hier jetzt einiges im Pad zu stehen. Es gibt also ein Ergebnisprotokoll vom Organisations- und Arbeitstreffen am letzten Donnerstag. Das ist im Pad verlinkt. Die Materialien sind quasi fertig. Anregungen aus dem Mumble werden dann noch umgesetzt. Das Pad enthält auch zahlreiche Informationen, die über das im Logbuch beschriebene hinausgehen. Besonders die Frage und der Abschnitt von Christoph über Geschichte und Funktionsweise von OpenAntrag. Für jeden Teilnehmer an einem Infostand zur Themenwoche lohnt dann also auch die Lektüre. Ja, das habe ich durchaus schon erzählt. Michael Bernd ist im Urlaub. Und im Krähennest gibt es dann von dem Mumble auch eine Aufzeichnung. So, ist noch jemand da, der da was hinzufügen könnte oder Fragen beantworten? Da will mir scheinen, dass das nicht so ist. Dann gehen wir mal weiter zur FSA 15. Wer möchte denn dazu was sagen? Da mal auch nicht alle gleichzeitig. Letztes Wochenende, also am 10., war ja die FSA in München mit um die 1000 Teilnehmer, was ich ja schon mal sehr schön fand. Und die Stop TTIP-Demo in Berlin war ja auch Teil der FSA-Tour. Von daher sollte das vielleicht noch erwähnt werden. Das war eine hocherfolgreiche Geschichte mit, je nachdem, von welchem Standpunkt aus man das sieht, 150.000 bis 250.000 Menschen. Ich habe mir gerade mal den Tourplan rangeholt. Es stehen jetzt noch zwei Tourstationen an, nämlich am 17.10. in Brüssel und am 31.10. in Buchholz. Das findet man dann eben auch auf der Seite Freiheit statt Angst unter Tourplan. Wer kann, möge hingehen. Jetzt noch Ergänzungen. Das scheint so, als ob es nicht so wäre. So, dann haben wir als nächstes Rettet die EU-Netzneutralität. Wer hat das denn hier eingefügt und möchte Dinge sagen? Ich war das Private Slash. Es geht darum, dass die Netzneutralität jetzt ganz akut auf der Kippe ist. Am 27. bzw. 28. Oktober wird das EU-Parlament abstimmen, ob es das Ergebnisdokument aus den Trilog-Verhandlungen zur Netzneutralität annimmt oder nicht. Dieses Dokument wurde heute vom verlaufsführenden EU-Ausschuss, das Industrieausschuss, in diesem Fall bestätigt bzw. empfohlen, dass es angenommen wird. Und dieses Dokument ist allerdings das komplette Gegenteil von Netzneutralität und lässt wirklich Netzneutralität in jeder Hinsicht da keinen Fuß. Es ist in der Ausführung typisch natürlich erstmal oberflächlich Netzneutralität bejahend, aber dann ist da ein riesen Scheunentor aufgemacht, das dann absehbar in Praxis ausgenutzt wird und wie gesagt in jeder Hinsicht da Netzneutralität Boden raubt und ja den Weg in ein Zweiklassen-Internet mit Überwachungsstrukturausprägung ebnet. Und da müssen wir handeln. Wir haben es schon letztes Jahr getan. Da war es so, dass da, ich sag mal, der Vorentwurf vom EU-Parlament bestimmt werden musste. Gleiche Situation. Der Industrieausschuss hat empfohlen, dass ein schlechter Entwurf angenommen wird und nur weil die Zivilbevölkerung aufgestanden ist und zahlreich in der EU bei den EU-Abgeordneten angerufen hat und gesagt hat, Leute, ihr müsst euch für Netzneutralität einsetzen, haben die Abgeordneten entgegen der Empfehlung sich im EU-Parlament für Netzneutralität ausgesprochen. Und den Stand, den müssen wir in den nächsten 2 Wochen wieder hinbekommen, indem wir kostenlos die EU-Abgeordneten anrufen und auffordern, dass sie sich für Netzneutralität einsetzen am 27. bzw. 28. Oktober. Und es ist im Pad ein Link eingefügt, Zeile 77 momentan, wie man kostenlos bei EU-Abgeordneten anrufen kann. Und, es empfiehlt sich, dass man da insbesondere SPD-Abgeordnete anruft. Und falls ihr euch jetzt beim Thema nicht auskennt, ist überhaupt nicht schlimm. 2 Zeilen weiter im Pad oder 3, da findet sich ein YouTube-Video, das dauert 4 Minuten und erklärt leicht, wie das da so aussieht mit der Netzneutralität, wie da Argumente sind. Weitere Argumentationshilfe. Vor 2 Wochen gab es eine Infratest-Umfrage zu diesem Thema, wie stehen in Deutschland die Menschen zum Thema Netzneutralität? Und da kam raus, dass mindestens 70% der Befragten sich für Netzneutralität aussprechen. Als Volksvertreter ist das ja fast schon ein Imperativ, das dann umzusetzen. Also insofern nettes Argument. Und wie gesagt, das ist der allerwichtigste Kampf in der EU, was das Thema Netzpolitik in diesem Jahr angeht. Und da dürfen wir nicht mangels Engagement zulassen, dass da ein Zwei-Klassen-Internet und sowas vorbereitet wird. Also insofern ruft bitte von jetzt an bei der EU an und sagt das vor allem weiter. Ich meine, wenn nur eine Person hier durch die Gegend läuft und sagt, macht das, das hat beschränkte Wirkung, dann müssen wir alle aufstehen, alle anrufen, alle diese Informationen verbreiten in Foren, Mailinglisten, Bekannten, dass da auch wirklich viele Leute bei der EU anrufen. Das war's soweit. Gibt's Fragen? Ja, ich habe mal eine Frage an die Allgemeinheit. Gibt es hier jemanden, der sich hinsetzen kann und einen kurzen, knackigen Beitrag schreiben für die Bundeswebsite, dass wir das dort dann eben auch veröffentlichen können und vor allen Dingen dann auch einen Link haben zum in die Gegend schmeißen über Facebook, Google Plus, Twitter, whatever. Würde das bitte jemand von euch machen? Ich hätte jetzt gerne einen Freiwilligen. Das darf auch jemand von den Zuhörern sein. Aber bitte nicht in den Mumble-Chat schreiben, weil dann sehe ich es nicht. Ich persönlich würde mich da gern aussparen, weil ich die Tage geplant habe, dass ich alle externen Foren, wo ich registriert bin, abbummel mit der Information. Naja, wie gesagt, ich habe ja allgemein gefragt. Es geht ja auch nur darum, aus diesem kurzen Absätzchen, das hier jetzt sowieso schon drin steht, einen hübschen kleinen Text zu machen und den für die Bundeswebsite mal ein bisschen gerade zu ziehen. Kinners, kommt. Jörg, du kannst ganz gut schreiben. Magst das machen, bitte? Ja, ich kann es versuchen, ja. Okay, gut. Wenn du Hilfe brauchst, tritt in die Seite, sag Bescheid. Ich muss am Das Morgen geht ab. schon hin, nur wer ist denn zuständig, die Sachen dann einzustellen auf die Webseite? Das schickst du dann an presse@piratenpartei.de mit der Bitte um Veröffentlichung. Okay. Tausend Dank. So, Slash, dann kannst du jetzt gleich weitermachen, ne? Freiheitsserver. Genau, ich halte es kurz. Wir haben ja schon letzte Woche darauf ausgiebig hingewiesen. Jetzt an der Stelle nur die Erinnerung, es sind noch 3 Tage Zeit, sich entweder für das Tech-Team oder für das Webseitenteam zu bewerben. Und ja, wie gesagt, ist sehr wichtig, wenn wir da ausreichend Leute zusammenbekommen, die diese Initiative tragen. Dann haben wir da echt einen großen, sehr interessanten Wurf fabriziert. Im Vorfeld bereits haben schon so die, ja, wie soll man sagen, von den kritischen Netzwerken, die wir unterstützen, wie beispielsweise die Google-Alternative JC, die Leute, die das nutzen, über Twitter davon Wind bekommen und hingewiesen. Also bevor überhaupt die Sache in Staaten richtig gekommen ist, sorgen wir dafür Aufsehen. Und insofern, Leute, lasst uns das realisieren, anstatt einfach nur ein schön gedachtes Konzept versauern zu lassen. Okay, diesem Aufruf schließe ich mich sehr gerne an. Hat jemand Fragen? Das scheint nicht so. Dann sind wir schon bei den Wahlkämpfern. Wahlkampf Baden-Württemberg. Ist jemand da und möchte was dazu sagen? Ja, Volker Düken, erster Vorsitzender des Bezirksverbands Stuttgart. Wir brauchen Unterschriftensammler. Und zwar im Prinzip jedes Wochenende. Es gibt etliche Wahlkreise, die wir im Bundesland noch nicht besetzt haben. Es gibt aber auch viele Wahlkreise, wo wir bei 10 oder 20 Unterschriften stehen und in 3 Monaten Deadline. Wir brauchen 150 in jedem Wahlkreis. Ich habe es vor 2 Wochen schon mal gesagt. Da habe ich das Ganze auch ins Pad geschrieben. Nur leider hat sich dort bisher keiner eingetragen für ein Wochenende, beziehungsweise für ein Gebiet, wo gesammelt werden kann. Also wir wünschen uns viele Piraten, die uns hier unterstützen, weil alleine schaffen wir das nicht. Alleine schaffen wir nicht in allen Wahlkreisen, insbesondere da, wo es keine Aktiven gibt, dann die 150 Unterschriften zu sammeln. In einigen Wahlkreisen sieht es schon sehr gut aus. Stuttgart ist fast fertig. Drumherum sind viele Wahlkreise auch schon fertig. Auch Ulm sieht ganz gut aus. Karlsruhe ist auf dem Weg. Aber viele andere Wahlkreise dazwischen und weiter draußen sind eben entweder spärlich mit Aktiven besetzt oder der oder die Aktiven, die es da gibt, haben es irgendwie nicht drauf oder können irgendwie nicht Unterschriften sammeln, können keine Leute ansprechen. Das muss man auch dazu sagen, dass man das auch können muss, Leute auf der Straße einen nach den anderen ansprechen, ohne dabei jetzt nach dem 10. dann frustriert aufzugeben. Ja, wir Baden-Württemberger, wir würden uns freuen über jede Hilfe, dass wir bei der Landtagswahl antreten können, weil wir können nur in Landkreisen, in Wahlkreisen antreten, wo wir die 150 Unterschriften sammeln. Und das ist so immens wichtig. Deswegen, weil wir müssen ja insgesamt landesweit 1% holen, sonst gibt es kein Geld, sonst sind wir hier zumindest finanziell in Baden-Württemberg tot. Und dieses 1%, das ist machbar. Wir hatten bei der letzten Wahl bei voller Besetzung aller 70 Wahlkreise ein Ergebnis von 2,1%. Das war 2011, das war noch vor Berlin. Aber selbst wenn wir jetzt von den 70 Wahlkreisen 40 oder 50 besetzen, selbst dann ist es noch nicht sicher, dass wir dieses 1% holen, weil wir müssen eben auch in allen Wahlkreisen antreten können. Das heißt, die Wahlvorschläge müssen alle mindestens 150 Unterschriften von Wahlberechtigten haben. Sonst wird es verdammt eng. Wenn ich mal gerade nachfragen darf, wie sieht es denn in den Gebieten Mannheim, Heidelberg aus und so weiter? Mannheim, Heidelberg. Da ist es so, dass zuletzt Mannheim ein kreisverbands- und bezirksverbandsfreies Gebiet war und es auch zu meinem jetzigen Kenntnisstand so ist, dass Mannheim noch nicht aufgestellt hat. Das liegt daran, weil offenbar alle dort mal aktiv gewesenen Piraten entweder nicht aktiv sind oder nicht mehr in der Partei. Da müssen wir noch aufstellen. Was genau der Stand ist, das wird gerade unten in unserer Landesvorstandssitzung besprochen. Wir haben ein paar Wahlkreise, die jetzt demnächst aufgestellt werden. Da ist Mannheim hoffentlich auch drunter, weil Mannheim, da holen wir sicher 3,5%, mindestens 3, würde ich mal sagen. Da haben wir das Wählerpotenzial, haben wir jedenfalls bei der letzten Wahl auch gehabt. Da hatten wir, glaube ich, in einem Wahlkreis 3,8. Das müssen wir also unbedingt besetzen. Aber derzeitiger Stand ist, Mannheim 1 und 2 sind derzeit noch nicht aufgestellt. Und ich glaube, Heidelberg auch noch nicht. Okay, also wenn es soweit wäre und wenn ihr da Unterstützung braucht, dann können wir Saarländer zumindest mal ein paar von uns schicken und versuchen, dass wir ein paar Unterschriften mitsammeln. Ja, das wäre kleiner Trick, den wir hier in Südhessen angewendet haben, geht in die Veranstaltung der anderen Parteien, in die OV-Sitzung, also Ortsvereinssitzung rein und erinnert sie daran, dass sie Demokraten sind. Dass sie die Wiese, wenn ihr nicht unterschreibt, können wir euch wunderbar hinstellen. Ihr seid Antidemokraten und verhindert die Demokratie und Auswahlfähigkeit etc. pp. Wirkt immer. Da kriegst du Unterschriften von den anderen Parteien und kriegst du relativ zügig zusammen. Oder halt auch im Kreistag. Geht genauso. Dankeschön. Okay, sonst noch Fragen? Ich habe eine, Volker. Ich gucke gerade auf die Wiki-Seite zur Landtagswahl jetzt von euch. Könnt ihr eventuell an relativ prominenter Stelle da ein paar Kontaktdaten mit reintun, damit man weiß, wo man sich melden kann, wenn man euch helfen möchte? Weil dann kann man nämlich den Link auch wieder quer durch die sozialen Netzwerke jagen in schönen, in regelmäßigen Abständen. Das dürfte dann auch einiges bringen. Okay, das können wir machen. Ja, weil ich habe gerade geguckt und sah hier nichts. Das wäre ganz gut, dass du das dann einfach hast und sagst, okay, an den kann ich schreiben und sagen, hier, ich will helfen, wo soll ich hin? Okay, gut. Für die Wahlkreise 1 bis 26 könnt ihr euch direkt an mich wenden. Aber auch wenn ihr sonst helfen wollt in einem anderen Regierungsbezirk, kann ich das auch entsprechend dann den Kontakt herstellen. Ja, und wie gesagt, schreibt Kontaktdaten auf jeden Fall mit rein, weil dann scheuche ich das nämlich brutalst in regelmäßigen Abständen, wie gesagt, durch die sozialen Netzwerke. Jo, alles klar, dankeschön. Na, immer gerne, doch da nicht für. So, dann gehen wir mal weiter zum Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Den Navigo habe ich schon gesehen. Sprich in Worten. Hallo, guten Abend. Bei uns ist natürlich auch Unterschriften sammeln. Es sieht nicht ganz so schwierig aus wie in Baden-Württemberg. Deshalb unterstützen wir die Baden-Württemberger ein bisschen auf anderen Seiten. Wir planen Kampagnen, wir planen Flyer, Plakate. Wir haben uns im letzten länderübergreifenden Mumble mit Baden-Württemberg geeinigt auf ein Plakat-Design, ich sag mal auf ein Background-Design. Wir haben uns geeinigt auf den Claim. Wir haben uns geeinigt, wie wir Flyer erstellen, wie die aussehen sollen und arbeiten da jetzt einfach dran. Ich werde da aber gleich in Rheinland noch was zu sagen, weil irgendwie überschneidet sich das, was Wahlkampf ist und was wir gerade vor Ort machen, weil bei uns einfach Wahlkampf das Hauptthema ist. Okay, vielen Dank. Gibt es da noch Fragen? Mir will scheinen das nicht. Dann sind wir beim Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Ist jemand da von den Sachsen-Anhaltinern? Ich kann das mal übernehmen, wenn ich nicht jemand anderes das machen will. Ja, mach doch einfach. Sprich laut, das will ich hören. Dann sage ich mal dazu Folgendes. Also bei uns sind die Unterschriften auch im Moment das Problem. Ich kann da noch einen praktischen Tipp geben anhand meines letzten Wochenendes. Wir waren da bei so einer Demo gegen Nazis und hätten dann natürlich, ich war selber einer der Trottel, der kein Klemmbrett dabei gehabt hat. Ne? Aber dort hätte man natürlich massig Unterschriften einsammeln können, ne? Wenn die Leute also dann so aus politischen Motiven auf die Straße gehen und dann auch so ungefähr in dem Boot mitschwimmen. Dann hätten wir sicherlich, ich schätze mal grob, 50 bis 100 Unterschriften da locker einsammeln können. Ne? Ist nicht so gewesen, beim nächsten Mal machen wir es besser. Ansonsten, was das Inhaltliche angeht, wir haben dann wieder um 21 Uhr so ein Kandidatentreffen, so ein ja für uns informelles, wo dann die weitere Verfahrensweise besprochen wird. Also ein Wahlkampfprogramm haben wir teilweise beschlossen. Dazu gibt es einen Programmparteitag nochmal im Dezember oder Anfang, Ende November oder Anfang Dezember, keine Ahnung. Ja, das ist so der Stand, den ich kenne. Okay, dann habe ich am Saalmikro auch noch Serin. Ja, letzten Endes zu allen mit den Unterschriften, da könnte man ja zusammen was schreiben. Betrifft ja alle Landesverbände, alle drei. So als Vorschlag. Das haben wir auch gemacht, also auf unseren Webseiten ist da vielleicht ein bisschen spät, aber jetzt immerhin noch nicht zu spät, ein entsprechender Aufruf ergangen, ja, und ich sehe es jetzt noch nicht so ganz so kritisch, weil verglichen mit dem Problem, was die Jungs in Baden-Württemberg, Jungs und Mädels, muss ich ja sagen, Gottes Willen, was die Jungs und Mädels in Baden-Württemberg haben, ne, sind unsere 1000 Unterschriften natürlich lächerlich. Ja, wir haben ja eine Liste und ob wir direkt aufstellen, das vielleicht in 1, 2, 3 Wahlkreisen, aber viel mehr werden wir da sowieso nicht schaffen. Ja, ich habe noch eine Frage, weil ich war ja bei euch auf dem LPT und da war immer so ein bisschen die Sorge, wir haben irgendwie keinen, der den Wahlkampf so richtig koordiniert. Habt ihr da schon jemanden oder braucht ihr da noch Unterstützung an der Stelle? Ach, der Kollege von Bufo war da, jetzt helft mir mal auf die Sprünge. Der auch in der Presse eine große Rolle spielt. Wie heißt er denn? Sekor? Nee, nicht Sekor. Christos? Auch nicht. Ja, Christos wahrscheinlich. Der Harry. Der Harry, genau. Nicht vom Bufo, sondern von der Presse, meinte er. Von der Presse, er ist nicht im Bufo, sorry. Ja, dann. Aber es ist der Harry. Harry von der Presse. Der wollte uns da ein bisschen unterstützen und die Anna Alter war noch im Gespräch, die sollte da noch in der nächsten Zusammenkunft, in der Mambe-Zusammenkunft 21 Uhr dabei sein. Also ja, Koordinator, also ich sag mal, wenn wir es selber nicht hinkriegen, externe Hilfe natürlich gerne willkommen, aber ich bin dann so ein Typ, der dann auch sagt, okay, wenn es von innen nicht klappt, dann ist externe Hilfe dann auch vielleicht verschwendet, Liebesmüh. Das sehe ich ein bisschen anders, weil ihr seid ja relativ wenige und ich meine, macht ja. Ne? Das hat man ja ohne weiteres gesehen. Was ich euch noch sagen wollte, wenn ihr bei euch in Sachsen-Anhalt seid, man kann euch nicht besuchen in Mambel. Ich wollte auf eure letzte Wahlkampfsitzung kommen, da hat Fremde keinen Zutritt. Solltet ihr vielleicht ein bisschen offen machen. Das haben wir diskutiert. Wir haben hier so ein paar Trolle, um nicht zu sagen Supertrolle, die wir gerne raushalten würden. Ne? Das heißt aber nicht, dass wenn Leute anklopfen und wir das wissen, dass wir die dann auch reinlassen. Ja, das war letztens einfach nur zu spät. Ich wollte euch da was mitteilen von der von dem übergreifenden Landesmambel. Und ja, ich habe probiert, einen von euch noch zu erreichen, war aber nicht möglich. dann sollten wir vielleicht ab und zu mal Telefonnummern austauschen oder so. Also das können wir. Es gibt ja sicherlich wieder mal eine Sitzung mit den drei Landesverbänden. Das war immer donnerstags, ja. Dass wir das da vielleicht nochmal klären, wie wir da weiterverfahren. Ja, wäre nicht schlecht. Weil letzten Donnerstag wird nicht diese Woche, sondern nächste Woche Donnerstag wieder sein. Kannst du dir aufschreiben, 19:30. Okay. Gut, wunderbar. Gibt es dann noch Fragen? Dann vielen Dank für deinen Bericht und wir machen weiter mit den PolGF-Berichten. Da hätten wir vorneweg Christos und mich. Christos ist viel, viel unterwegs, war jetzt dann am Wochenende auch auf der FSA in München, ne? Und wird sicherlich dann bei Gelegenheit auch mal wieder einen ausführlicheren Bericht abliefern, gehe ich von aus. Ich selber hatte tatsächlich Urlaub, heute ist mein letzter Urlaubstag. Während dieser Zeit habe ich mich ums Tagesgeschäft gekümmert, ums Themenbeauftragtentreffen gekümmert und um die Antragskommission, dass das dann mal anläuft. Zu den Themenbeauftragtentreffen. Kleiner Hinweis an die politischen Geschäftsführer aus den Ländern, die da sind. Ich habe ein Rundschreiben mit einem Antrag geschickt an alle Landesverbände mit der Bitte um freundliche Unterstützung, weil wir ja für dieses Jahr tatsächlich kein Budget mehr haben. Ich fände es sehr, sehr prima, wenn ich darauf möglichst bald Rückmeldung bekommen könnte. Aus Sachsen-Anhalt und aus dem Saarland habe ich schon. Bei den anderen bin ich noch am Warten. Das wäre schön, wenn ich das möglichst zeitnah kriegen könnte. Das ist allerdings wirklich eine Bitte. Gut, habt ihr Fragen an mich? Das sieht nicht so aus und dann sind wir jetzt schon bei den Analysen und Kommentaren zu den anderen Parteien zum politischen Mitbewerb. Und da steht so einiges drin. Wer hat das denn eingetragen? Ich bitte um Kommentar. Das sieht nach Geoffrey aus. Ja, den Eindruck habe ich auch. Okay, also es sind ein paar Anmerkungen drin zu SPD, FDP und CSU mit entsprechenden Links. Das kann man dann also tatsächlich auch im Pad nachlesen. Hat noch jemand anders irgendwelche Anmerkungen hierzu? Was interessant ist, ist, er hat ja bei der SPD diese Perspektivendebatte. Das Gleiche macht zurzeit die CDU. Da reisen auch die Spitzen der CDU durch die Lande und machen sogenannte Zukunftskonferenzen. Das ist also wohl zurzeit überall ein Thema, die Parteien, die etablierten Parteien haben zurzeit ein bisschen Probleme, ihr Programm für die Zukunft zu beschreiben. Das sollten wir Piraten vielleicht mal ein bisschen sollten wir uns ein bisschen überlegen, weil wir haben ja mal gedacht oder geplant, dass wir die Partei sind, die Zukunftsvisionen, Zukunftsoptionen in ihrem Programm haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir das ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen. Weil die anderen Parteien laufen da jetzt wirklich hinterher. Okay. Gut, noch weitere Anmerkungen dazu? Dann sind wir damit auch schon durch. Dann geht's jetzt mal in die Landesverbände. Baden-Württemberg hat zurzeit Vorstandssitzung. Da ist im Moment keiner da. Volker war ja freundlich, vorhin schon auch recht ausführlich zu erzählen. Dann haben wir Bayern. Olaf sehe ich nicht. Hat wieder einen recht extensiven Bericht uns hier hinterlassen. Erstmal klar, Themenwoche auch im Antrag, ganz, ganz wichtig, 30.10. bis 8.11. Dann wird am 21. und 22.11. der Netzpolitikkongress des LV Bayern sein. Und ansonsten, ich gucke einfach mal quer durch, was jetzt im Moment so ansteht. Ja, die Kommunalkampagne insgesamt ist noch recht interessant. Das Wie digital ist deine Gemeinde mit einem Fragenkatalog zur Digitalisierung? Das steht im Pad im Moment in Zeile 152. Da ist auch ein Link mit dabei. Ja, und ansonsten kann man sich das dann auch durchlesen. Es steht im Pad, wie gesagt, ein sehr, sehr extensiver Bericht. Und damit wären wir dann auch schon bei Berlin. Therese ist nicht da, wenn ich das richtig sehe. Die hatte nämlich auch Bescheid gesagt, dass sie heute nicht kann. Dann gehen wir mal weiter nach Brandenburg. Ist jemand aus Brandenburg da? Brandenburg tut Dinge. Bremen tut auch Dinge. Ist jemand aus Hamburg hier? Auch nicht. Hessen, der Alex ist noch krank. Ist jemand zur Vertretung da? Ja, ich kann ein paar Sachen sagen. Also wir haben relativ große Erfolge, was Freifunk in den Flüchtlingsunterkünften angeht. Da sind wir in Südhessen gerade richtig aktiv. Es liefen am Wochenende mehrere Treffen auch von anderen Parteien, wo Leute von Hessen dabei waren. Ansonsten, wie gesagt, Schnappi hat sie mich auch dahin gerafft eine ganze Zeit lang. Wir hatten vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen unseren Landesparteitag mit den neuen Landesvorstandswahlen. Und da laufen halt, wie gesagt, gerade noch die Restarbeiten und die Konstituierung, die dann morgen stattfinden. Okay, ja, dann euch auf jeden Fall auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Danke. Und dann sind wir auch schon bei MacPom. Ist der Hannes Vogt da? Oder jemand zur Vertretung? Das sieht gerade nicht so aus. Mario habe ich gesehen aus Niedersachsen. Mario, ja. Dein Auftritt. Och Gott, Auftritt? Ja, im Prinzip steht ja schon alles da, was wir gemacht haben. Wir haben uns noch nicht konstituiert, also wir sind auch noch dran. Wir beschäftigen uns aktuell leider viel zu viel mit uns selber. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Du warst ja auch bei uns auf dem LPT. Wir haben natürlich das mit TTIP gemacht. Da sind einige Piraten aus Niedersachsen hingefahren. Ich glaube, die Orange Burg kennt jeder. Dann haben wir Unterstützung für Bavio und RPF beschlossen. Da gibt's dann Fahrtkostengelder oder ähnliches. Deswegen schreibe ich auch gerade eine Mail auf die Aktive, dass jemand kommt und vielleicht noch ein paar Unterstützungsunterschriften für Bavio sammelt. Ja, Aktion Logbuch läuft an. Die sind zumindest bestellt und dann gucken wir mal weiter, wie es da geht. Das war's eigentlich. Ja, das ist ja mal schön. Stellt euer Licht mal nicht so unter den Scheffel für den Fall, dass irgendjemand hier im Raum nicht wissen sollte, wer die Orange Pearl ist. Das ist ein Segelboot, das öfter mal auf Demos mitfährt und war eben jetzt auch mit in Berlin. Hat denn jemand noch Fragen an den Mario? Mir scheint, das ist nicht der Fall. Schon wären wir in Nordrhein-Westfalen. Manfred? Moin, moin. Viel habe ich nicht zu berichten. Das Wenige werde ich jetzt kurz verlesen. Natürlich laufen die Vorbereitungen für den LPT und ihr seid herzlich eingeladen, dort auch teilzunehmen. Unter Kommendes stehen jetzt auch Altdaten aus der Vergangenheit. Das hat aber einen Grund, weil das natürlich in der Vergangenheit gestartet ist und in die Zukunft wirken wird. Die Piratenfraktion hat jetzt gerade frisch die Helferkonferenz gelauncht. Die Helferkonferenz ist für, ich sag mal, nicht institutionelle Helfer, ein Tool, um sich zu vernetzen, um gegenseitig Hilfestellung und Anregungen zu geben, um Erfahrungen auszutauschen. Wir haben zwischen Landesvorstand und Fraktion begonnen, die Wahlkampfthemen, Kampagnen und so weiter abzustimmen. Natürlich haben wir das auch in der Vergangenheit schon gemacht, aber jetzt treten wir in so einen intensiveren Austausch ein. Wir haben eine Umfrage zur Basisbeteiligung in NRW in Vorbereitung. Ich glaube, das ist ein Thema, was in allen Landesverbänden nicht uninteressant ist. die wir hoffentlich noch vor dem kommenden Parteitagsgesetz bekommen werden. Am vergangenen Wochenende war Amnesty International Piratencafé in Düsseldorf zu Gast. Ich habe da einen Link gesetzt. Das war eine spannende Veranstaltung und ich glaube auch fruchtbar. Und last but not least, auch in NRW läuft ja mittlerweile das zentrale Mahnwesen, also das Mahnwesen über den Bund. Das läuft ganz gut an, glaube ich, wird fleißig von unserem Gensec abgearbeitet und bringt Ergebnisse. Das war's, danke. Ja, vielen Dank. Hat denn noch jemand Fragen an den Manfred? Mir will scheinen, das ist nicht so. Dann wären wir schon in Rheinland-Pfalz in Erwägung. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, die Hauptsache bei uns ist die Vorbereitung für die Landtagswahlen halt. Da habe ich 2015 geschrieben, könnte natürlich 2016 hin, sehe ich gerade. Wir steigen ziemlich klar in eine Kampagnenplanung ein, die wir ja die viel im Vorfeld, weil wir möchten die im Vorfeld fertig haben, dass wir in der heißen Phase des Wahlkampfes eigentlich nur noch von dieser Kampagne zehren können, die Kampagne nach vorne bringen und uns dann auch noch ein bisschen um die aktuellen politischen Themen kümmern. Dann probieren wir den Skript für den Spot, für den Social Media TV-Spot ja mit aufzuarbeiten, ist eine schwierige Sache. Gleichzeitig müssen wir unsere Flyer-Plakate erstellen. Nachdem wir jetzt das Grunddesign haben, sollte das aber funktionieren. Klar, Unterschriften sammeln überall, das darf man nicht vergessen. Wir müssen zurzeit auch 2050 Stück oder 2040 Stück für die Liste und nochmal für jeden Direktkandidaten auch noch 125 sammeln. Also da kommen auch mittlerweile schon über 5000 zusammen. Wir machen wieder ein Real-Life-Treffen am 8.11., wo sowohl die Kampagnenplanung, also es ist schon keine Planung mehr, sondern die Kampagnendurchführung und auch der Wahlkampfspot im Vordergrund stehen. Da werde ich Baden-Württemberg nochmal extra zu anschreiben, ob die noch eine oder zwei Personen vielleicht damit hinschicken wollen. Ja, alles andere ist normaler Fu, der immer gemacht wird und der geht zurzeit aber ein bisschen in den Wahlkampfplanungen, in den Wahlkampfvorbereitungen unter. Okay, vielen Dank. Hat denn dann noch jemand Fragen an den Jürgen? Mir scheint, dass das nicht so ist. Dann sind wir jetzt schon im Saarland. Jörg, du bist da, erzähl. Ja, hallo. Also von Landesebene kann ich eben nicht viel an Aktivitäten berichten. Auf Kreisebene haben wir einiges gemacht. Wir hatten jetzt am Samstag einen Infostand gehabt zur TTIP und zum BGE, zur Pestregion, die wir hier propagieren. Das lief mäßig. Die Leute waren jetzt an dem Tag nicht so hoch motiviert, ein paar Sachen anzunehmen, aber wir haben trotzdem einige Flyer verteilen können. Wir machen morgen unseren Infoabend wieder allgemein. Dann haben wir ein paar Anfragen gestartet. Wir hatten Schutzproblem aufdecken können. Haben wir frühzeitig schon erkannt, es gibt so eine Art App, wo man bei Großveranstaltungen einsetzen möchte und dann verhindern, dass es Massenpanik gibt und so weiter und die Leute zu warnen. Und da haben wir gesagt, kritisch, das ist von den Stadtwerken gebaut worden, dieses Ding. Und man hat uns erst da abgewertet und hat gesagt, ja, wir wären falsch und so weiter. Unsere Bedenken wären nicht richtig. Und wir haben jetzt von einer anderen Ebene Informationen bekommen, dass wir doch richtig liegen, dass es ein massiver Datenschutzverstoß vorliegt bei dieser App und wir werden da nochmal nachtreten. Das wird auch bestimmt ein bisschen mehr ziehen. Dann haben wir noch eine Anfrage jetzt laufen zur Bissstatistik, weil wir da Informationen wollten, was Kampfhundproblematik und so weiter, ob es da gesicherte Daten gibt, haben wir an die Regierung gefragt. Die Antwort war unzureichend. Teilweise hat man gesagt, man hat keine Materialien querverwiesen oder sogar gesagt, man hat Informationen gelöscht. Auch das werden wir nochmal aufgreifen und ein bisschen größer dann an die Glocke hängen. Das sind so Sachen, die wir jetzt die nächsten Tage machen werden. Okay, vielen Dank. Hat denn noch jemand Fragen an Jörg? Okay, mir will scheinen, das nicht. Dann ist als nächstes Sachsen dran. Wer wäre denn da? Jo, ich. Aus Sachsen gibt es nicht so wahnsinnig viel Neues zu berichten in letzter Zeit. Das Einzige ist vielleicht von der Vogelfutteraktion. Wir haben also die beiden Beschuldigten in Chemnitz, unser Stadtrat und ich, haben von der Staatsanwaltschaft eine Möglichkeit der Einstellung nach 153a Strafprozessordnung gegen Zahlung einer Spende an eine gemeinnützige Organisation gekriegt. Und zumindest ich habe mich entschieden, dem nicht zu entsprechen, weil das so ein klein bisschen ein Schuldeingeständnis ist und das möchte ich einfach nicht. Und ich habe mir jetzt einen Anwalt genommen und werde das durchfechten. Wir diskutieren gerade noch innerhalb des Landesvorstandes, ob es opportun ist, das nochmal an die große Glocke zu hängen, weil es da andere Bestrebungen gibt, mit anderen Parteien auch zusammen eine neue Kommunikationsstrategie, auch in Zusammenarbeit mit einer Zeitung machen, die uns dafür vielleicht eine Möglichkeit geben könnte, wo das vielleicht nicht so richtig reinpasst oder die anderen abschrecken könnte. Das ist also noch nicht so ganz raus. Okay, also wenn du da Unterstützung brauchst, sagst du auf jeden Fall Bescheid, bitte, ne? Jo. Ja, hat denn ansonsten noch jemand Fragen an Marc? Mir will scheinen, dass das nicht der Fall ist. Und dann wären wir auch schon wieder bei Sachsen-Anhalt. Da haben wir ja schon zum Wahlkampf ein bisschen was gehört. Ist denn jemand da, der noch ein bisschen was erzählen möchte über die ansonstene Arbeit dort? Nee, ich hätte aber eine Frage an Sachsen. Und zwar ja. Die Geschichte hier mit dem, was die TPG da jetzt hier geleistet hat. Also das wäre schon, ist schon eigentlich eine schöne Steilvorlage, denen mal über die Presse auch einen reinzuwinken, weil das ist ja nur wirklich ein, sind ja zwei Dinge passiert, einmal diese Sache mit dem Galgen und dann das Sexit, ja. Also da würde ich doch mal hoffen, dass da auf eurer Seite da ein schöner Artikel erscheint zu dem Thema. Kann ich dir nicht versprechen. Im Moment gehen wir in solchen Dingen in Sachsen unter. Ich glaube, hier gibt es deutlich mehr, was es tatsächlich nur in die Lokalpresse schafft, von mehreren oder eigentlich in schöner oder unschöner Regelmäßigkeit abgefackelten, geplanten Unterkünften bis hin zu Märschen von mehreren Tausend in diversen Stadtteilen von Chemnitz zum Beispiel mittlerweile und anderen Sachen. Wir wissen gar nicht mehr, was wir dazu alles noch sagen sollten. Der Galgen war jetzt schön öffentlichkeitswirksam, insofern hast du vielleicht recht, dass man das aufgreifen könnte. Aber wie gesagt, wir wissen, also eigentlich sind wir mehr damit beschäftigt, überhaupt mal wahrzunehmen, was gerade passiert und uns an den Gegenreaktionen zu beteiligen, sprich hier so Bündnis Chemnitz-Nazi-frei jetzt für Chemnitz oder für andere Städte ähnliche Dinge. Und da geht schon fast die ganze Kraft hin. So viele Leute, die PR oder Öffentlichkeitsarbeit bei uns machen, gibt es auch nicht mehr. Das beschränkt sich auf eine ganz kleine Zahl. 2, 3, 4 Leute. Ja gut, der Mike aus Sachsen-Anhalt ist jetzt nicht da. Also ich kann wieder nur von der Demonstration vielleicht nochmal einen Eindruck geben, die am Wochenende in Halle stattgefunden hat. Es war eine sehr interessante Sache, hätte ich so nie erwartet, hat mir auch irgendwo wieder ein bisschen Mut gemacht. Also müsst ihr euch so vorstellen, dass dort irgendwie so 80 bis 100 Nasen dort aufmarschieren wollten. Die wollten auch ich hab's verfolgt. Durch einen ganzen durch einen Stadtteil Neustadt ziehen. Ja. Die sind genau 20 Meter weit gekommen und wurden sie von schätzungsweise, nach meiner Schätzung, 1000 anderen Leuten umzingelt, Polizei natürlich dazwischen. Man musste die ja trennen, ne? Und am Ende wurden die Reden, die sie da so schwingen wollten, immer weinerlicher, ne? Also das war schon, also von der Dimension her natürlich lange nicht mit der TTIP-Demonstration zu vergleichen, ne? Aber ich hatte TTIP nicht vermisst. Ich habe dann überlegt, wo gehst du hin, ne? Also das war auch eine schöne Aktion. Ich muss natürlich sagen, Piraten, ich habe mich gesehen und noch einen anderen, ja, und keine Fahne, war ein bisschen doof. Das hängt damit zusammen, dass es in Halle so gut wie keine Piraten mehr gibt, aber dafür waren so ziemlich alle Ex-Piraten, die ich dort kenne, am Start. Und ganz ehrlich, sowas hast du in Sachsen 5, 6, 7 Mal im Jahr und auch mit erfolgreichen Blockaden. Dass das jetzt in Halle gerade mal so ein bisschen durch Twitter geschwappt ist, keine Ahnung. In Chemnitz hast du es regelmäßig am 5. März, dem Jahrestag der Bombardierung, in Dresden am 13., 14. Februar, in Leipzig zu irgendwelchen anderen Terminen. Also das haben wir hier alle Nase lang sozusagen. Das ist zumindest aus sächsischer Sicht, sind solche Blockaden, auch erfolgreiche Blockaden von Nazi-Demos, nichts Besonderes mehr. Trotzdem ist es im Moment so, dass wir die Pegida-Züge nicht blockieren können. Also in Chemnitz marschieren jetzt wieder regelmäßig irgendwie, weiß nicht, in dem Stadtteil Einsiedel waren letztens 2000 Leute und eine Gegendemo von 1, 2, 300 Leuten. Die Leute sind auch überfordert mittlerweile. Die gehen nicht mehr jede Woche auf die Straße zur Gegendemo. Die sind ausgebrannt. Das geht jetzt schon ein Jahr quasi ständig mit einer kurzen Sommerpause von 6, 8 Wochen. Okay. Gut, Leute, ich unterbreche euch ungern, aber zu dem Thema sollten wir vielleicht auch mal einen Einzelmumble machen, weil das ist sowieso sehr besorgniserregend. Nur es ist 8:45 und ich habe nur noch eine Viertelstunde und noch nicht einen Themenbeauftragten gehört. Ich bitte um Verzeihung, ich würde jetzt gerne weitermachen. Ne? Gut, also Sachsen-Anhalt, ist der Jutt da? Dann schreiben wir da auch einfach mal, läuft, weil, wie gesagt, über den Wahlkampf haben wir ja auch schon gehört. Schleswig-Holstein, Kati Jasper, Alas. Kati, bist du da? Ist sie nicht, das läuft. Ja, und Jan Hacke, bist du da? Thüringen. Scheint auch das nicht, läuft auch. Dann sind wir bei den Themenbeauftragten. Da haben wir vorneweg Urheberrecht, Bruno Kramp. Bruno? Ist nicht selber da, hat aber auf jeden Fall was ins Pad geschrieben. Zum Thema, das Freihandelsabkommen TPP ist fertig. Also er hat auf jeden Fall mal ein paar Links mit reingetan zu interessanten Artikeln. Dann war er natürlich auf der TTIP-Demo und hat das auch entsprechend verlinkt und ein YouTube-Video verlinkt, was er am 12.10. gemacht hat. Also ins Pad gucken lohnt sich und den Links folgen. Gut, dann sind wir bei der Sozialpolitik. Gernot. Der ist entschuldigt. Das ist sehr. Auch Gernot hat einen recht ausführlichen Bericht mit ins Bett getan. Da gab es eine konstruktive Mumble-Sitzung der Sozialpiraten AK Hessen vom 11.10.15. Die Sozialpiraten wollen einen Wahlkampfflyer machen für 2016-17. Und inhaltliche Punkte sind diskutiert worden. Es sind dann also auch weitere Arbeitstreffen geplant. Dann wird die Tätigkeit der Ausschüsse und des Bundestagsplenums beobachtet. Und versuchsweise soll eine Redaktionsgruppe diese Arbeit bis Ende des Jahres umsetzen. Redaktionelle Mitarbeit ist willkommen. Meldet euch also gerne bei den Sozialpiraten. So, dann der Twitter-Account wird seit ein paar Wochen von Corinna betreut. Die Wiki-Seite wird überarbeitet und da gibt es dann eben auch entsprechende Beschlüsse. Ja, und der nächste Mumble-Termin der Sozialpiraten ist am 15.11.15. Uhrzeit weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das lässt sich dann ja auch noch rauskriegen. Hat jemand Fragen? Gut, dann gehen wir weiter. Ich mache das jetzt mal so ähnlich wie Geoffrey. Ich habe als nächstes Gesundheit, Umwelt, Energiepolitik. Michael ist sowieso nicht da. Ist Wolf da oder Bernd? Okay, dann habe ich als nächstes Birgit mit Landwirtschaft. Birgit habe ich schon gesehen. Jo, da bin ich. Ja, ich habe mich am 7.12. mit Alex, dem neuen Referenten für meine Themen, getroffen. Schleswig-Holstein hat diese Woche Plenarwoche. Unter anderem wird dort beraten ein neues Landesnaturschutzgesetz. Da haben wir mehrere Themen durchgesprochen. Das heißt, bei mir steht im Moment wirklich sehr, sehr die programmatische Arbeit im Vordergrund. Einmal für SH und dann eben bundesweit auch in der Aktion leinenlos. Okay, vielen Dank. Hat jemand Fragen an Birgit? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir als nächstes die Asylpolitik Leonie. Also Captain Lito, bist du da? Scheint nicht. Kultur und Medien, La Lyonnaise? Ist heute auch nicht da. Datenschutz, das ist Patrick Breyer. Bist du selber da? Ich sehe ihn jetzt nicht. Dann lese ich es vor. VDS-Gesetzabstimmung im Bundestag möglicherweise schon am Freitag, den 16.10. Kompakt plant um 8 Uhr eine Gegenaktion. Ja, dann haben wir den NSA-Skandal. Das wäre Jens Stomber. Den auch nicht hier. Und Michael Melzer, Queer, ist heute auch nicht da. Dann sind wir jetzt bei Bildung, Forschung und Wissenschaft. Michael, dein Auftritt. Ja, es gibt nicht viel zu berichten. Es läuft das Tagesgeschäft. Ich werde wahrscheinlich am Samstag in 2 Wochen Samstag auf dem LPT in Nordrhein-Westfalen sein und einen Großteil der Bildungsleute treffen. Ansonsten steht es im Pad, es hat sich nicht viel getan, auch durch den Hessischen Landesparteitag und die konstituierende Sitzung vom neuen Vorstand. Also es läuft. Okay. Hat jemand Fragen an Michael? Das scheint nicht der Fall zu sein. Und dann haben wir jetzt noch die freien Netze, den Daniel Wagner. Und Außen- und Sicherheitspolitik, der Kollege Rau, der ist heute, glaube ich, auch nicht da. Gut, dann habe ich unter Informationen einen Videobeitrag zur TTIP-Demo vom letzten Samstag mit Bildern vom Piratenblog. Das ist auf YouTube gepostet, der Link ist im Pad. Und dann sage ich einfach mal noch Bescheid. Es gibt eine Koordinatorenkonferenz und die trifft sich auch auf regelmäßiger Basis. Es ist ein Link im Pad auf die Seiten der Koordinatorenkonferenz. Da kann man sich dann auch informieren darüber, was die so machen. Dann sind im Pad natürlich auch noch ein paar Ansprechadressen, wo man sich hinwenden kann, wenn man denn Dinge hat, die man in Presse und Social Media haben möchte. Ja, dann sind wir jetzt soweit durch. Hat noch irgendjemand irgendwas, was dringend mit ins Protokoll oder in die Aufnahme muss? Ja, dann machen wir Schluss um 20.53 Uhr. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern fürs Dabeisein, auch bei den Zuhörern fürs Zuhören, bei Jupp und Heinerle für die Aufzeichnung. Und wenn ich das richtig sehe, war das mit dem Protokoll, Marisa, dir auch nochmal vielen Dank. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend.